Glockengeläut, das von St. Thomas war am lautesten und überlagerte das von der reformierten Kirche. Bacher ließ den Blick durch den Raum schweifen, 14 Männer, 6 rauchten, einer zog gerade eine Zigarettenschachtel aus der Tasche. Der General starrte reglos auf die Telefone. Bacher hatte als Kind gern in der Küche zwischen den Genossen gesessen, die sein Vater manchmal zum Abendbrot lud. Dort war der heutige General der stillste, aufmerksamste gewesen, der sich Alberts Geschichten vom Partisanenkrieg immer wieder geduldig anhörte. Manchmal hatte Mutter grüne Heringe kiloweise gebraten. Warm und knusprig, wie sie aus der Pfanne gekommen waren, wurden sie verputzt, 5, 7 Stück jeder, Bier dazu. Nie hatte sich Astrid dazu bewegen lassen, auch nur ein paar Minuten dabei zu bleiben. Die große Stunde des Mannes an den Telefonen begann. An den letzten Montagen waren neue Elemente erprobt worden, auch der Raumton. Der Oberstleutnant kannte Fernsehbilder von gewaltigen Kombinationen, Raumfahrtzentrum in den USA, Gipfeltreffen von Reykjavik, Olympiaden. Er meldete über den Kopf des Generals hinweg: Nikolai. Orgelmusik. Nie war der General dort gewesen, nie in St. Thomas, zweimal in der Unikirche vor der Sprengung. Er stellte sich hunderte von Genossen in Holzbänken vor, in Mänteln mit Aktentaschen. Wo ein Genosse ist, ist die Partei. Jetzt saßen 500 oder 700 bewährte Parteimitglieder aus Behörden und der Uni dort. Was bedeutete dagegen schon ein Pfaffe? Wenn einer aufstand und verkündete, die Partei lässt sich nicht foppen. Immer noch Nikolai, meldete der Oberstleutnant. Liebe Gemeinde, ich habe den Eindruck, viele Menschen wollen unsere Gesellschaft nachdrücklich verändern, in der wir 40 Jahre lang gelebt und nicht nur gelitten haben. Es ist so, als ob wir uns unter den Zwang stellen, jetzt Sieger werden zu müssen. Haben wir unsere Kräfte nüchtern eingeschätzt? Wollen wir etwas um jeden Preis mit Blut und Tränen erreichen? Gott will uns helfen. Die Reformen, die schon vor Jahren fällig waren, werden kommen, wenn wir den Geist der Friedfertigkeit, der Ruhe und der Toleranz in uns einkehren lassen. Wer vor Gott kniet, für den wird der Pazifismus zum Handlungsfeld, zur Richtschnur. Der Friedensgeist muss aus diesen Mauern wirken. Achte darauf, dass die uniformierten Männer nicht angepöbelt werden. Sorgt dafür, dass keiner Lieder oder Losungen anstimmt, die die Staatsmacht provozieren. Legt die Steine aus der Hand. Nur beim Herrn gibt es Hilfe und Schutz. Amen. Bacher sah, dass sich die Kiefer des Generals gegeneinander bewegten, Mümmeln nannte man das, eine Reaktion alter Männer. Folge von Zahnlosigkeit. Die VP, befahl der General. Der Oberstleutnant wechselte die Hörer. Dass er den Raumton nicht abschaltete, wertete Bacher weniger als Versehen, sondern als Reaktion auf die neue Situation. Kollektiv müsste entschieden werden, nichts war es mehr mit der alten MFS-Klarheit, ich befehle. Diese Massen, es hat alles nichts geholfen, die Leute drängen ja doch ins Zentrum. Wie viele? An die 20.000, der Karl-Marx-Platz ist zur Hälfte voll. Ich habe die Grimmersche vorn absperren lassen durch Kampfgruppen und Bereitschaft, aber ich weiß nicht, ob ich das so lassen soll. Über den Stadtfunk wird immerfort ein Aufruf gesendet, Dialog mit der Regierung und so weiter. Hast du das initiiert? Ich, schrie der General, mich fragt doch keiner. Erschießen. Im nächsten Dämmergrauen müsste ein Peloton aus MFS-Offizieren die Aufwiegler abknallen hinter den Pferdeboxen von Markleberg oder in der Wüste von Böhlen unter der Förderbrücke. Aus dem Himmel stürzten Erde und Sand und begruben die Verräter. Der Oberstleutnant schaltete zur Thomaskirche. Orgelmusik, eine Frau. Ich habe mich am Morgen von meinen Kindern verabschiedet und bitte Gott, sie am Abend gesund wiederzutreffen. Behütet vom Herrn Jesus Christ. Der Oberstleutnant schaltete zum Punkt aller Punkte, dem sogenannten Fichtelberg. Vom Flachdach über der Universitätsbuchhandlung war Sicht auf Nikolai, sozusagen in die Wohnung des Pfarrers hinein, außerdem in die Universitätsstraße und über die Grimmasche hinweg auf einen guten Teil des Karl-Marx-Platzes. Ein Oberst wachte dort mit 20 Genossen an den Kameras. Die Lage? Was so reinpasst, 6000, kaum Bewegung. Vorhin habe ich Sprechchöre gehört, schämt euch. Vielleicht sollte zugeführt werden, aber das hat wohl keinen Sinn mehr. Was hat Sinn? Maschinengewehre dort oben und Dauerfeuer aus den Kästen, die berühmte chinesische Lösung. Nochmal Thomas, fragte der Oberstleutnant. Er wartete keine Antwort ab, schaltete. Gehen Sie heute bitte durch die Gottschedstraße nach Hause, nicht durch die Innenstadt. Ich wünsche Ihnen Frieden auf dem Nachhauseweg, dass Gott Sie beschütze. Fichtelberg. In 5 Minuten ist in Nico Schluss. Alle stehen wie erstarrt. Die Sperre am Ausgang der Grimmarschen ist weg. Die Genossen sind in die UDI zurückgezogen worden. Die Partei. Der Stellvertreter musste auf den Anruf gewartet haben. Ja, sagte er sofort, ich frage in Berlin an, Genosse Kranz. Ich werde dich, alles klar? Eine halbe Minute lang war es still im Raum. Die letzten beiden Worte klangen nach wie Hohn. In die Lemminge kommt Bewegung, meldete der Speer vom Fichtelberg. Dieses Wort hatte sich festgesetzt für eine unübersehbare Menschenzahl mit unbestimmbarer Drangrichtung. Der Vergleich stammte von einem berühmten Dichter des Landes, als es den Flüchtlingen, die über Stock und Sumpf die Grenze von Ungarn zu Österreich überwanden, schmähend nachgerufen. In Nico ist Schluss, 2500 wollen raus. 500 Genossen dabei, dachte Bacher. Druck von Nico her in die Grimmarsche, unter uns Stau. Auch in der Reformierten ist Schluss, die Leute schieben über den Ring ins Zentrum. 1000 Lemminge ungefähr von dort. Unten schreien sie, weitergehen. Alle blicken in die Grimmarsche. Genau unter uns ist jetzt. Bacher musste fast lachen bei der Vorstellung, die Spitze seines Politbüros hätte vor einer Stunde beschlossen, Sekt und Häppchen auf Meißner Porzellan, an denen sich die letzten Delegierten der Bruderpartei noch einmal labten, stehen zu lassen und bei Hubschrauber an die Front zu eilen. Hinter der Thälmannstraße sprangen sie in Panzer mit heißen Motoren. Honecker stand im Turm des ersten, Stuf des zweiten. Dem Achsen hatten sie eine Gemüsekiste untergeschoben, auf dass sein Kopf aus dem Turm rage. Und so, die Faust geballt, rote Banner schwingend, donnerten sie zum Ostknoten. Die Massen erkannten ihre Parteiführer, wie am 1. Mai jubelten sie ihnen zu. Hoch schwangen die Kampfkrüppler ihre Kalaschnikows wie einst Budjodis wilde, verwegene Jagd die Säbel. 18.11 Uhr. Die Partei. Der Genosse Krenz hat noch nicht zurückgerufen. Die VP. Ich habe Kampfgruppen zum Georgiring geschickt. Der VP-General hörte sich an, als beschwere er sich bei einer Schicksalsmacht. Operationsgruppe. Friedensgebet in Michaelis beendet, Personen verlassen grüppchenweise die Kirche. Abgangsrichtung noch nicht festgestellt. 18.22 Uhr. Demonstration formiert sich in Grimmarscher Straße. Der Stadtfunk ist eingeschaltet. Pfarrer in Nikolai hat angeboten, die Kirche nachts offen zu lassen. Hauptmann Zindel, Borna. Lage im Verantwortungsbereich ohne Vorkommnisse. Genosse Schubert. Veranstaltung in Reformierter beendet, ca. 1500 Personen, größter Teil Abgangsrichtung Innenstadt. Operationsgruppe. Im Bereich Hauptbahnhof Osthalle ca. 1500 Personen mit Bewegungsrichtung Stadtzentrum. Weiterer Zulauf Richtung Innenstadt. Vor der Westhalle ca. 200 Personen ohne Aktivitäten. 18.39 Uhr. Im Bereich Nikolai Sprechchöre und Rufe Gorbi Gorbi und neues Forum zulassen. 18.49 Uhr. Vor der Hauptpost Formierung eines Demozugs in Richtung Hauptbahnhof. Rufe Gorbi Gorbi. Der harte Kern in Höhe Jugendmodezentrum. Absingen der Internationale. 19.02 Uhr. Operationsgruppe. Spitze Demo am Ostknoten. Harter Kern ruft, Erich macht die Schnauze zu. Jetzt wieder der Polizeigeneral. Gerade schwenken Sie ein. Ich habe meinen Einheiten Rücknahme und Eigensicherung befohlen. In 20 Minuten, sagte der General, sind Sie hier. Martin Fogert schloss die Wohnung zu. Er hatte sich damit abgefunden, sie einige Monate lang nicht wieder zu betreten. Den Schlüssel gab er einer Frau im Erdgeschoss, eventuell für meine Mutter. In der Großküche hatte es geheißen, geht heute nicht, es wird ernst. Er hatte geantwortet, das sagen sie seit Wochen. Am letzten Montag waren Gerda und Joachim Engelmann an der Muldenbrücke von Rochlitz aufgehalten und gefragt worden, wohin sie wollten. Sie hatten behauptet, Freunde in Bad Lausick besuchen. Daraufhin war ihr Trabi 2 Stunden lang gefilzt worden. Diesmal waren sie über Kolditz durchgekommen. Beim Parken in der Nähe des Völkerschlachtdenkmals hatten sie gesehen, dass ein Kerl die Nummer ihres Autos aufschrieb. Na und? Nun standen sie am Hotel am Ring und blickten in Richtung Grimage. Claudia irgendwo? Wenn geschossen würde, dann zuerst dort. Ein Mann betete laut Vater unser. Als er zu Ende war, hörte Fockert, dass ein Stück weiter, er dachte, 6 Leute weiter, eine Frau sang und er dachte, blanker Wahnsinn. Einer sah den anderen 5 Leute dahinter, der andere war Schlagzeuger der Beatgruppe The Yaring Doors gewesen, die im Herbst 1965 verboten worden war. Hunde hatten sie gehetzt, danach kampierten sie 4 Wochen lang nebeneinander auf Stroh. Sie waren sich seitdem einige Male begegnet, wie man sich in Leipzig trifft, in der Straßenbahn vor der Hauptpost. Sie hatten immer nur ein paar Worte miteinander gewechselt. Wie es ihnen gerade erginge, Meisterlehrgang, so. 2 Kinder, so. 3-Raum-Wohnung in Grünau, also heute auch hier, klar. Er war Genosse, hatte am Vormittag dem ihm seit langem bekannten Grenz eine Denkschrift überreicht und gehört, im Politbüro sollte es losgehen und Honecker abgehalftert werden. Jetzt stand der Professor neben dem Mendebrunnen. Viele kamen und wenige gingen, plärren aus einem Lautsprecher, eine Männerstimme, die Worte waren nicht zu verstehen. Sprechchöre, wir sind das Volk und neues Forum zulassen und Gorbi hilf. Als Psychologe besaß er ein Gefühl für den kritischen Punkt, an dem eine Menschenmasse zu groß sein würde, dass man sie einkesseln und abdringen könnte. Diese da, die Leipziger, waren überall und kamen von überall. Das erste Flugblatt ließ Astrid Porter fliegen, wie es seiner Bezeichnung entsprach. Von der Treppe zur Fußgängerbrücke am Engelsplatz schob sie es übers Geländer. Es flatterte vor und zur Seite und blieb zwischen Zigarettenkippen und Schlamm liegen. Das zweite streckte sie auf der Brücke einer Frau hin, stumm. Beim dritten Blatt sagte sie, ich hab was für Sie. Natürlich würde sich diese Frau nicht prügeln und so gab sie das vierte Blatt 2 jungen Männern, denen nicht anzusehen war, auf welcher Seite sie standen. 3 Jugendliche vor dem Kaufhaus waren schon eher einzuordnen, der eine trug einen grün-weißen Chemie, der andere einen blau-gelben Lockschal. Heute waren sie keine Rivalen. Einer schaute sie verblüfft an und bedankte sich. Vor dem polnischen Zentrum warteten 6 junge Männer, großgewachsen, gut genährt, glatt die Züge, das Urteil über sie war sofort gefällt. Sie streckte schweigend das nächste Blatt hin, einer nahm es, ein anderer fragte ihn, was er da hätte. Da ging Astrid Protter eilig weiter in Richtung Sachsenplatz. Jetzt etwas Leichteres, also ein Ehepaar um die 60. Eine Frau daneben fragte sofort, ob sie auch eins haben könnte. Aber bitte. Und Astrid Protter lächelte und war die nächsten Blätter rasch los. Vor der Milchbar schlug sie einen Haken. Alles hatte sie nun doch nicht durchdacht. Jetzt müsste ihr jemand den Rest abnehmen und weiterverteilen und sie stünde im Ernstfall mit leeren Händen da. Bitte, was? Vertreter von drei Arbeitsgruppen hatten diesen Appell ausgetüftelt, ihn hundertfach vervielfältigt und mit dem Schutzwort innerkirchlich versehen. Der letzte Montag in Leipzig endete mit Gewalt. Wir haben Angst um uns, unsere Freunde und alle, die uns in Uniform gegenüberstehen. Wir bitten euch, durchbrecht keine Polizeiketten, haltet Abstand zu Absperrungen, werft keine Gegenstände und vermeidet Gewaltparolen. Greift zu fantasievollen Formen des Protests. An die Einsatzkräfte appellieren wir, antwortet auf Friedfertigkeit nicht mit Brutalität. Wir sind ein Volk. Gewalt hinterlässt ewig blutende Wunden. In ihrer Tasche steckten mindestens noch 20 Zettel und vielleicht hatten die Spitzel vor dem polnischen Zentrum nun endlich begriffen, was sie da lasen und spähten hinter ihr her. Überall war heißer Boden, also wieder an junge Männer und Mädchen mit dem Satz verteilt, gebt das euren Freunden und zuversichtlich geblickt dabei. Da stand ein Polizeioffizier mit silbernen Schulterstücken 8, 5, 3 Meter vor ihr. Alles in ihr zog sie auf ihn zu, 2 Schritte noch. Sie streckte ein Blatt hin und sagte dabei, bitte für Sie, und registrierte Staunen in den Augen und sogar etwas wie Schreck. Bei jedem Schritt von ihm fort versteifte sich ihr Nacken stärker wie damals am Anfang ihrer Krankheit. Sie fühlte eine Hand auf der Schulter wie befürchtet, drehte sich nicht um und wurde zur Seite gezogen. Ein Polizist fragte, woher haben Sie den Zettel? Und sie antwortete, den habe ihr jemand vor dem Kapitol gegeben. Sie solle mitkommen. Sie fragte, wohin, und sofort waren Menschen um sie. Sie erwiderte laut, sie würde erst mitgehen, wenn sie wüsste, wohin. Der Polizist packte ihren Arm und drehte ihn auf den Rücken und schob sie. Nach ein paar Metern stand sie vor dem Offizier. Eine Haarsträhne war ihr ins Gesicht gefallen. Mit der freien Hand umkrampfte sie die Tasche. Der Menschenpulk schloss jetzt auch den Offizier ein. Ein Mann brüllte, es wäre empörend, wie da mit einer Frau umgesprungen würde, und jemand weiter hinten rief, schämt euch. Andere griffen diese Worte auf, schämt euch. Ein Sprechchor war das noch nicht. Jetzt war es zu spät, die Tasche fallen zu lassen. Woher haben Sie das Blatt? Sie wiederholte, jemand hätte es ihr vor dem Kapitol gegeben. Aus dem Mundwinkel heraus nuschelte der Offizier zu einem Zivilisten neben sich, Personalien feststellen. Da sagte, nee. Da ließ der Polizist ihren Arm frei. Jemand schob sie zur Seite, ein anderer zog sie weg und ließ sie nach einigen Schritten wieder los. Sie ging rasch zum Neumarkt, stellte sich unter den Arkaden vor ein Schaufenster und starrte auf Noten und Geige und Beethovenbüste, bis der Schmerz in ihrem Nacken verebbte. Alles ist gut, suggerierte sie sich. Ich habe es überstanden und durchgestanden. Vielleicht hätte ich vor solch einer Situation zu viel Angst gehabt. Gut, dass ich sie mir nicht ausgemalt habe. Claudia und Knut hörten von der Kanzel, sie sollten ruhig nach Hause gehen, durch die Gottschedstraße bitte, also vom Zentrum weg. Doch dann blieben viele vor der Thomaskirche stehen, schweigend. Nach einer Weile setzten sie sich Schritt für Schritt in Bewegung am Bachdenkmal vorbei in Richtung Nikolai- und Karl-Marx-Platz. Sie hatten die Arme umeinander gelegt und meinten, ihre Furcht wäre geschwunden. Das kam ihnen am wunderbarsten vor, das Verlöschen jeglicher Angst. Der Kapellmeister stand an einem der riesigen Fenster des Gewandhauses und schaute auf den Platz, auf dem sich die Menge nach rechts schob, nirgends dichter, nirgends lockerer oder schneller. Keine Fahnen oder Transparente. In einer halben Stunde würde er aufs Dirigentenpult steigen. In den Monaten danach stellten sich ihn manche als Demonstranten in der ersten Reihe vor, das Kinn gereckt, die Gewehre wären vor seiner Brust zurückgewichen. Da klang abermals seine Stimme aus den Lautsprechern. So erwischte ihn Linus Bornowski. Berufskollegen, die das Foto in vielen Zeitungen missgünstig begutachteten, sprachen von Pose, das wies er zurück. Es war nicht gewesen wie 1000 Mal in seiner Reporterlaufbahn, bitte ein Stückchen vor, den Kopf etwas nach links, ja, das Kinn höher, ja, wunderbar. Und dann draufgedrückt mit steigender oder fallender Belichtungszahl in die Hocke gehend. Auch an Stalins Todestag hatte er nur einmal auf den Auslöser gedrückt. Das Foto war um die Welt gegangen und hatte ihm eine Masse Geld eingebracht. Sein zweiter Hammer, das Stalin-Foto, das stammte noch nicht einmal von ihm, er hatte es bloß lanciert. Alle guten Dinge in seinem Leben waren drei. Das sollte genügen für Mühe und Opfer. Da rannte Gabriele Heidt in der Straße hinter der Feuerwache auf einen massigen Kampfkrüppler zu, der vor einem Sanitätsauto einen Trabantfahrer anherrschte, hier dürfe er doch nicht parken, seine Leute müssten da raus. Für eine Sekunde glaubte sie, den Mann damals in Königsau angeschrien zu haben, aber in ihren Uniformen sahen sie sich ja alle gleich. Sie fragte ihn, was ihr Sekunden vorher unmöglich erschienen wäre, aber der Mann war ja nicht nur Feind, sondern vielleicht auch Vater, ob er Bereitschaftspolizisten aus Eilenburg in der Nähe gesehen habe. Der Kampfkrüppler antwortete, hier jedenfalls wären keine, vielleicht auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs zur Thälmannstraße hin. Frau Heidt schrie, aber ich komme doch nicht durch. Dem Ehepaar Kölpers war, als geriete es in einen Zustand der Furchtlosigkeit. Nun zogen sie unter Tausenden. Ihnen war, als schwebten sie eine Handbreit über dem Boden. Die Göttin Lipsia war wohl auf die Erde gekommen, sie hatte ihre Stadt lange genug im Stich gelassen. Nun brachte sie Güte und Heiterkeit mit. Was sollte sich ihnen noch in den Weg stellen wollen? Gorbi, hilf, wurde gerufen, es klang wie Maria, hilf. Ohne Blutvergießen, ohne ein blaues Auge, es war wie ein Wunder, es war ein Wunder. Ein Maler, dessen kahlen Kopf alle in der Stadt kannten, ging mit seiner schönäugigen, schönnasigen Frau wie bei jeder Demonstration weit vorn. Sie trafen einen Schriftsteller, der lästerte. Vorstand und Parteileitung seines Verbandes hielten gerade eine Sitzung ab. Das täten sie seit Jahrzehnten immer montags. Über Stipendien werde beraten. Da schütteln sie den Kopf und lachten. Der Befehl zum Zurückgehen wurde durchgegeben. Vor Horst Heidt fielen sich zwei Bereitschaftspolizisten um den Hals. Er knöpfte die Jacke bis zum Koppel auf und zog den Feldspaten heraus. Jemand fragte, wo denn jetzt der Oberleutnant stecke, der ihnen befohlen hatte, doppelte Wäsche und den Felddienstanzug anzuziehen und darüber noch die Uniform und den Feldspaten dazwischen zu stecken zum Schutz gegen Steinwürfe und Knüppelhiebe, und der gesagt hatte, dass sie zuerst mit dem flachen Spaten zuschlagen sollten und nur bei Lebensgefahr mit der Kante. An diesem Tag entscheide es sich wie am 17. Juni 1953, wir oder sie. Und wenn Knüppel und Spaten nicht reichten, würde zur Schusswaffe gegriffen. Einer hatte eingewendet, zur Demo würden auch Frauen mit Kindern kommen, und der Politoffizier hatte gekontert, dann haben die eben Pech gehabt. »Ich freue mich auf den nächsten Politunterricht«, sagte Heidt. Niemand reagierte. Er hörte ihr Schlurfen. Nie waren sie so geschlichen. Einer behauptete, er ginge jetzt nach Hause, sie könnten ihn alle sonst wo, und wenn das Zählmal Desertion wäre. Aber er blieb, wahrscheinlich, weil ihm keiner zustimmte. Sie waren Kumpels vom Judo aus einer Betriebssportgemeinschaft, sie waren zu siebt, jeder kannte einen anderen und er wieder zwei, so waren sie schließlich mehr als 20. Sie hatten keinen Anführer, aber die Stimme von zwei trugen am weitesten. Es hatte sich gefügt, dass sie ganz vorn zogen an der rechten Flanke, der zum Hauptbahnhof hin. Sie waren zwischen 15 und 21 Jahre alt, einer der Stimmstarken arbeitete als Maschinenschlosser, der andere als Dekorateur. Einen Angetrunkenen drängten sie nach innen. »Vater, lass den Mist, was heißt hier, aufhängen?« Sie ließen anfangs niemanden zwischen sich, bis sie merkten, dass andere sie begriffen. Da versuchten diese unterdessen sicherlich 50 auch Mädchen das Tempo anzugeben, zügig, das würde wichtig sein, vor der schrecklichen, riesenlangen, schwarzen Front des Hauptbahnhofs mit seinen Eingängen voller Tod. Vor der Franz-Mehring-Buchhandlung traf Astrid Protter wie vereinbart ihren Mann und ihre Tochter, nun gingen sie untergehakt. Weiter vorn wurde gerufen, nicht schieben, sie ließen ihre Schritte kürzer werden. Astrid meinte, alles in den letzten Jahren hätte seinen Sinn verloren, wenn sie nicht hier ginge, wenn Harald nicht neben ihr wäre, wenn sie nicht diesen Ruck gewagt hätten gegen alle Angst. Für ein paar Schritte spürte sie Silkes Kopf auf ihrer Schulter. Silke könnte ja auch an einer anderen Stelle der Demos sein, fand Protter, aber sie blieb bei ihren Eltern, das war mehr, als sie verlangen konnten. »Wo Sascha jetzt wohl sei?«, fragte Silke, und ihr Vater antwortete, »hinter den Mauern der runden Ecke oder auf dem Dach des Blocks da drüben oder als tapsiger Alter verkleidet drei Reihen weiter.« »Keine Gewalt«, riefen sie vorn in hartem Staccato wie von einer Sportplatztribüne herunter, »hier spielen sie Nordkurve, Südkurve und hatten Spaß dabei.« In einem weit geöffneten Fenster des Hotels Astoria erfasste eine Fernsehkamera den Zug, einige winkten hinauf. »Wie viel sie denn seien?«, fragte eine Frau, die für einige Zeit neben ihnen ging. Letzten Montag sei der Zug vorm Engelsplatz gestoppt worden und Protter verriet nicht, dass er zum ersten Mal dabei war. Unter der Fußgängerbrücke, die gedrängt voller Menschen war, überlegte Astrid, welche Musik über allem liegen müsste, kein Marschlied und nichts von Beethoven, überhaupt, sie würde eine Weile ohne ihn auskommen. Am ehesten Mendelssohns Vierte, die italienische. Zu ihr konnte man unmöglich marschieren, eher schreiten und natürlich tanzen.